Flammen den Blicks. Ihr Häuptling wird sein Gatorix. König der Krieger, auf in die Schlacht. König der Tapferen in dieser Nacht. König der Krieger, was immer uns droht. König der Kelten, Freiheit oder Tod. König der Kelten, Freiheit oder Tod. Wird sein Gatorix. Wird sein Gatorix. Nur noch verbrannte Erde, Gallien steht in Flammen. Völlig eingekesselt und der Ring zieht sich zusammen. Diese Art von Freiheit ist niemals verhandelbar. So wird ihr Schicksal sich erfüllen, hier vor Alesia. König der Krieger, auf in die Schlacht. König der Tapferen in dieser Nacht. König der Krieger, was immer uns droht. König der Kelten, Freiheit oder Tod. König der Kelten, Freiheit oder Tod. Wer singt Gatorix? Wer singt Gatorix? Vor euch steht Berzing Gatorix, Sohn des Keltil, Häuptling der Averner, Kommandant der Rebellenfestung Alesia, König aller Gallier. Heil! Berzing Gatorix! Heil! Berzing Gatorix! Alles geopfert, alles gegeben, Familie, Heimat, Freiheit und Leben. Stolzer Krieger, keltischer Sohn, im Kerker verrottet, gemeuchelt von Rauch. Doch zieht uns als Jäger heut durch die Lüfte, brausen durch die Himmelsweiten. Dann sieht man ihn auf seinem weißen Hengst, im Heer der Toten.